bei deinem Aussehen haben deine Eltern wohl einen Unfall gebaut. Schalt die Konzertbändchen durch und deine Pulsar dann auch. Deine Freunde sind egal, denn ich hab jeden massakriert. Dass ich in die Cypher steppen, hab ich grad Tretbeam platziert, ja. Du willst sein wie ein VBT-Rapper. Ich brauch kein scheiß Bike-Bitch, ich brauche ein Messer. Yes, lad, wenn man die heutige Szene sieht, merkt man, Deutschrap ist recht cool, bist du pädophil. Ich hör CCN und BBN, du JBB und VBT. Und Punkt 20 Uhr müssen Wack-MCs nach Hause gehen und blasen bei ihren Vätern. Gib das Mic besser mir, ihr seid wack, wie lang dauert's, bis ihr die Scheiße kapiert? Du wurdest mal gemobbt, yo, Slut, kommt vor, bist doch selbst schuld. Ich mein, du fährst Longboard, deine Zirkusbeats zeigen, was ne Witzfigur du bist. Wenn du unterhalten willst, dann nimm dir kurzen Strick. Du klingst wie ne Tunte, doch findest deine Parts Killer. Ich hab ein Ziel in den Augen und du meine Glassplitter. Toll, du bist nicht real, du erzählst weake Geschichten. Mein Ziel ist es, jeden Wack MC zu vernichten. Du klingst wie ne Tunte, doch findest deine Parts Killer. Ich hab ein Ziel in den Augen und du meine Glassplitter. Toll, du bist nicht real, du erzählst weake Geschichten. Mein Ziel ist es, jeden Wack MC zu vernichten. Greif ich zu Mike, heißt das, jeder schwule Rapper besser geht. Du bist so wack, du machst einen exclusive Track für Rap Update. Mir ist Erfolg egal, für mich bleibst du nur ein Spaß. Ich enthaupte Wack MCs einfach mit der Streitachs. Führ dich ruhig auf, als wärst du Hurensohn der King. Doch dein größter Wunsch ist, du wärst gerne YouTube-Bloggerin. Du harter Kiffer, guck her, yo, ich klau dir die Paper. Du bist so fake, selbst deine Texte tragen Make-up, du Schwuchte. Dank deinem Label hast du einen Schwanz im Arsch, Nuttensohn. Ich verwandle Deutschrap in ein Massengrab. Du willst mich hart battlen mit tighten Lines, doch ich zünd dein Haus an, einfach nur aus Cypher treib. Du träumst von Tupac und lebst Hip-Hop wie kein Zweiter. Doch deiner Weiber-Mucke mangelt grundsätzlich an Eiern. Ich mach weder Rap für'n Forum, noch Rap für mich. Ich mach Rap, um dir zu sagen, wie wack du bist. Du klingst wie ne Tunte, doch findest deine Parts Killer. Ich hab ein Ziel in den Augen und du meine Glassplitter. Toll, du bist nicht real, du erzählst weake Geschichten. Mein Ziel ist es, jeden Wack MC zu vernichten. Du klingst wie ne Tunte, doch findest deine Parts Killer. Ich hab ein Ziel in den Augen und du meine Glassplitter. Toll, du bist nicht real, du erzählst weake Geschichten. Mein Ziel ist es, jeden Wack MC zu vernichten.